Ich liebe dich so, wie du mich am Abend und am Morgen. Noch war kein Tag, wo du und ich nicht teilten unsere Sorgen. Auch waren sie für dich und mich geteilt, leicht zu ertragen. Du tröstetest im Kummer mich, ich weint in deine Klagen. Erhalt uns beide, erhalt.